tuji se iyo jayenge juda kyunki tum hi ho ab tum hi ho zindagi ab tum hi ho chain bhi mera Ooh.